Diese Tötungsmaschine hat mehr als 100 Menschen schon umgebracht. Deswegen nennt man sie T-O-N-I, Arche zum Tone. Das war auch mein letztes Enemy. Ich bedanke mich.